E adesso pregherei il professor Zelli di prendere posto. Ich höre, dass ich, wie die Koordinatoren, mich selbst vorstellen soll. Mein Name steht im Programm. Ich bin Professor der Kirchengeschichte in einer evangelisch-theologischen Fakultät der Stadt West-Berlin, der Kirche von West-Berlin, der Kirchlichen Hochschule in Berlin. Ich habe meine wissenschaftliche Laufbahn mit dem Geschichtsstudium und dann dem Theologiestudium begonnen, bin also natürlich bei der Kirchengeschichte geendet, obwohl ich eigentlich ebenso gern das Alte Testament studiert habe, wo wir faszinierende Lehrer hatten damals. Und habe in der Kirchengeschichte, weil ich sehr gute Vorlesungen und Seminare in der Medievistik in Hamburg einmal gehört hatte, das Mittelalter mir ausgesucht als Anfangs- und Hauptgegenstand mit Arbeiten aus dem 12. und 13. Jahrhundert, Waldenser, Franziskaner, Ketzer, Gesetze und dergleichen, und finde das 12. Jahrhundert eigentlich das Interessanteste der europäischen Geschichte für mich, abgesehen von der Antike und dem 19. Jahrhundert. Das wäre so meine private Leidenschaft, das 19., in dem man noch lebt, eigentlich, obwohl es aus dem Anzug gewachsen ist und wir von der Eisenbahn ins Zeitalter der Raumfahrt gegangen sind. Trotzdem, das 19. Jahrhundert ist doch die Grundstruktur unserer Existenz, dass die Antike, christliche Antike, die christliche Letztgestalt der Antike ist eigentlich das geistige Grundmuster unserer ganzen Existenz. Soweit wir traditionsbewusst sind noch, Augustin steckt uns allen, wie Nietzsche, glaube ich, gesagt hat, tief in den Knochen. Und im Mittelalter finde ich also das 12. Jahrhundert ein Übergangsjahrhundert, das noch die Frische hat der neuen Ansätze, des Anfangs in vielen, während die Komplikationen, Großleistungen der Hochscholastik und des Spätmittelalters doch gleichzeitig sozusagen zum unübersichtlich werden neigen, bis dann dieser auch noch mittelalterliche endgültige Bruch da im 16. Jahrhundert erfolgt, dem ich mich natürlich als protestantischer Theologe auch sehr zuwenden muss. Das wäre also mein drittes Gebiet, aber nur das dritte, dieses Luther, Calvin, diese Dinge. Das ist also meine Autoselbstvorstellung. Angefangen habe ich in Heidelberg bei meinem Lehrer Kampenhausen und Heinrich Bornkamm auch. Und dann haben verschiedene Medievisten mir geholfen, als Medievist etwas am Rande wenigstens zu überleben, indem sie mich immer wieder aufgefordert haben, medievistische Vorträge zu halten. Da muss ich besonders meine Dankbarkeit gegen Raul Manselli ausbrechen, denn im normalen Lehrbetrieb kann so ein Gebiet, das etwa von protestantischen Theologen nicht im Vordergrund ihrer Nachfrage steht, natürlich leicht beim Forscher unter die Räder kommen. Aber Manselli und andere haben dafür gesorgt, dass ich doch immer wieder im Mittelalter gearbeitet habe. Und das macht ja auch am meisten Spaß. Nun also zu meinem Vortrag, der eigentlich ein hilfswissenschaftlicher Vortrag ist. Ich setze eigentlich voraus, dass jeder weiß, was Joachim von Fiore im Groben gewollt und gedacht hat. Darüber wird ja unendlich viel und unendlichen Wiederholungen gesprochen und geschrieben und sehr undeutlich. Oftmals klare Sachen werden ins Unklare gezogen. Also das kommt in einigen Bemerkungen der Inhalt. Und ich möchte eine Summula meiner Absichten geben, so wie um ein unverschämtes Beispiel zu nehmen, am Schluss des Buches der Concordia, Joachim selbst sagt, wo er die letzte Daniel, den Schluss der Daniel-Vision behandelt, und dann sagt er, von Anfang bis Ende dieses Werkes, dieses dicken Werkes, an dem er 10, 15 Jahre gearbeitet hat, was ich da alles breit und zweitläufig entfaltet habe, mit all dem möchte ich nichts anderes gesagt haben, als was dieser eine Vers vom Schluss des Daniel-Buches sagt. Wann werden alle diese Dinge geschehen? In einer Zeit und zwei Zeiten und einer halben Zeit wird alles das sich vollenden. Das ist also sozusagen das Ziel und die Substanz aller schwierigen Umwege. Und so ist meine Substanz nach viel Joachim-Gerede, das und Geschreibe, das es gibt, die Summula meiner Absichten. Über Joachim kann keiner exakte, weiterführende Aussagen machen über das allgemein Bekannte hinaus, wenn er nicht weiß, wann und warum er seine Seiten sukzessive durch 20 Jahre geschrieben hat. Die Chronologie der Werke, danach auch ihre Überlieferung. Vielleicht nicht weiß man, was Joachim alles geschrieben hat, außer den drei großen Hauptwerken der Concordia, des Liber Concordiae, des Alten und Neuen Testamentes, der Auslegung der Apokalypse, von der uns drei zusätzliche Texte bekannt sind, von denen ich kurz reden werde im Rahmen der Chronologie, und des sogenannten Psalteriums, des zehnseitigen Psalteriums, nicht wahr? Dieses fast dreieckigen Musikinstruments, das ihm zum Trinitätssymbol geworden ist. Er hat aber eine ganze Masse weiterer Schriften hinterlassen, die doch ziemlich sicher ihm angehören, und ich will da bloß mal eben sagen, welches da so die, es sind 10 bis 20 Schriften, noch eine kürzere Apokalypse und eine Auslegung der Eritreischen Sibylle und einen kleinen Traktat über die 7 Siegel des Buches, die in der Apokalypse eröffnet werden, und dann noch einen kleinen Traktat über die Trübsale, die Tribulationes der letzten Zeit, und dann merkwürdig, ganz uneschatologisch, traditionell ein großes Thema, Dialoge über das Vorherwissen und die Prädestination der Erwählten, und dann eine Reihe von Traktaten in Briefform, darunter ein von Herbert Grundmann klassisch studiertes Schriftchen über einen Jeremia-Text, die von den Feigenkörben im Kapitel 24, an den Zisterzienserabt Gaufried, ein Mann aus der letzten Generation, der in seiner Jugend Schreiber, Sekretär des Bernhard gewesen war, des heiligen Bernhard, und nun gallig und alt geworden, den Lauf der Welt nicht mehr liebte und unter anderem Joachim jüdische Exegese vorwarf. Da schauen wir mitten hinein in die großen Spannungen, die es im Zisterzienserorden gegeben hat. Ein Brief an den König Tankred von Sizilien und an einen Freund in der Stadt Messina. Aus den sicher vielen Briefen sind nur diese beiden nach meiner Erkenntnis erhalten. Sermone und dann zum Schluss ein Traktat oder Traktate, vielmehr ein Fragment gebliebenes Werk über die 4 Evangelien von Bonaiuti rausgegeben. Und eine der wichtigsten Schriften, eine der wichtigsten und interessantesten Schriften, die ich fast immer empfehlen möchte zum Eingang des Studiums Joachims, neben einigen kleineren Texten, ein Traktat über das Leben und die Regel des heiligen Benedikt. Eine Gegenwartsdiagnose, in der Joachim seinen Auszug aus dem gerade eben zisterziensisch gewordenen Kloster, das er als Abt leitete, zu neuen Ufern, beziehungsweise in seiner Sprache in die Höhe, in die Berge, den Ort, die Eremos, den Ort der konzentrierten Kontemplation reflektiert. Ein sehr wichtiges Schriftchen. Das sind so die Hauptschriften, aber es gibt auch noch andere. Nun muss ich Sie bitten, obwohl ich weiß, dass es eine harte Penitenz sein wird, doch so eine Stunde etwa meinem Diskurs durch die Details zu folgen. Es ist ein langer und langweiliger Vortrag, aber dafür ist er, wie ich hoffe, exakt im Detail. Und ich erspare auch nicht die drei Seiten Einleitung, die ich in dem Paper, das Sie dort in der Akte gefunden haben, vielleicht durchgelesen haben, in denen ich da zu diesem Thema etwas sagen möchte. Zu korrigieren ist in dem Paper, es sind zwei Jahreszahlen, schon wieder eine Ungenauigkeit, ich habe nicht genau hingeschaut. Immer wo 1182 steht, muss es 1183 heißen und wo 1183 steht, muss es 1184 heißen. 1184 hat Joachim Papst Lucius III. In Veroli getroffen, nicht 1183 entsprechend. So, sowas passiert einem, wenn man nicht nachschlägt. Also nun bitte um Geduld und wenn Sie ganz ungeduldig werden, dann kann ich auch eine kleine Pause machen, denke ich, von einer Minute oder so, damit Sie wieder Luft holen können. Und wenn ich zu schnell rede, dann sagen Sie es bitte auch, die Italiener, das sagen Sie bitte. Ich erinnere mich an einen einstündigen Vortrag von Delio Cantimori vor 30 Jahren, der leise und rasend ein unverständliches Paper vorlas, wie er es zu tun pflegte. Und am Ende saß man da, nicht nur als Deutscher, und hatte kaum ein Wort verstanden. Also die Entstehung der Werke Joachims von Fiore. Einleitung über Allgemeines. Augustin hat sich in De Civitate Dei sehr skeptisch ausgesprochen über die Möglichkeit, die Zahl der Verfolgungen, die der Kirche Gottes vor dem Ende noch bevorstehen, näher zu bestimmen. Abgesehen von der einen großen und letzten Verfolgung durch den Antichrist der Endzeit, de qua nemo dubitat. Und er hat nach einer Anfangsperiode, in der auch er noch an ein künftiges Millennium nach der ersten Auferstehung, von der die Apokalypse im 20. Kapitel spricht, glaubte, nach dieser Anfangsperiode hat er eine Zwischenzeit vor der allgemeinen Auferstehung zum Gericht glaubte, in der der Satan für 1000 Jahre gebunden sein würde. Danach hat er dann diesen Glauben verworfen und das Millennium der Apokalypse als die erste geistliche Auferstehung der Gläubigen verstanden, die mit dem Kommen Christi und der Kirche begonnen hat und sich bis zum Ende der Tage erstrecken würde. Diese Anschauung bestimmt zu einem wesentlichen Teil die Eschatologie der lateinischen und der frühneuzeitlichen Kirche bis zur Gegenwart. Und auf ihrer Grundlage haben sich die großen Lehrgebäude der Scholastik und der protestantischen Orthodoxie entfaltet, in denen für ein künftiges Millennium in der Zeit kein Raum ist und die letzten Dinge, die kritischen Ereignisse der letzten Tage lediglich als Tage der Bewährung der Erwählten unter schwerster Anfechtung figurieren, in denen es keine Ruhepause gibt. Sie gehen unmittelbar über in den endgültigen Anbruch der Gottesherrschaft, die überirdisch ist, überirdisch ist. Auf dieser Grundlage entfalten sich auch die verschiedenen Spekulationen über den Antichrist und die letzten Tage, die das Geschichtsbild der lateinischen Kirche bis zum 12. Jahrhundert allein bestimmt haben. Im Wesentlichen erst mit Joachim von Fiore beginnt eine neue Tradition sich daneben zu bilden, in der sich in die endzeitlichen Verfolgungen eine Zeit des Friedens, der Ruhepause für die Heiligen, ein Zeitalter des Geistes noch in der Erdenzeit, einschiebt. Jedoch kein Millennium, kein Millennium. Joachim spricht sich am Ende seines Apokalypsenkommentars ausdrücklich gegen fleischliche Vorstellungen von einer solchen Zeit aus und sein ganzes Unternehmen, die kommende Friedenszeit zu bestimmen, versteht sich als eine neue Weise der gesunden Schriftauslegung unter Zurückweisung apokrypher Texte, der Endzeitspekulation, seien sie millenaristischer oder nicht millenaristischer Art. Den Zusammenstoß der für biblisch erachteten Vorstellung Joachims vom Antichrist, der im real oder symbolisch verstandenen Rom selbst auftreten würde, der Zusammenstoß dieser Vorstellung mit der apokryphen Vorstellung, nach der er vom mesopotamischen Babylon ausgehen würde, ist uns in einem denkwürdigen und authentisch überlieferten Disput Joachims in Messina im Winter 1190-91 mit englischen und französischen Bischöfen überliefert, die das Kreuzfahrerheer von Richard Löwenherz begleiteten. Über die Nachgeschichte der Eschatologie Joachims will ich nicht handeln. Sie ist, wie die Lehre Joachims, Gegenstand zahlreicher Studien. Sie findet sich bei großen kirchlichen Theologen mit orthodoxer Korrektur, bei Bonaventura oder bei Petrus Johannis Olivi. Dabei wird jedoch regelmäßig auf Joachims trinitarische Auffassung des letzten 6. bis 7. Zeitalters der Kirche verzichtet. Die geschichtliche Endzeitauffassung neuer Art konzentriert sich auf eine Herausarbeitung der Wesensmerkmale und Geschicke der Ecclesia Spiritualis im Konflikt mit der Ecclesia Carnalis, paulinischer Gegensatz, Fleisch und Geist. Wie immer auch die Ecclesia Spiritualis in ihrem Verhältnis zur römischen großen lateinischen Christenheit bestimmt wird. Etwa in einer Herausarbeitung der Erneuerung des Evangeliums durch Franz von Assisi als den Engel, der das 6. Siegel des Buches der Apokalypse öffnet. Bonaventura. Daneben stehen die zahllosen Prophetien des Spätmittelalters, die von joachimitischen Gedanken Gebrauch machen. Sie finden auch im Rahmen des Protestantismus manche Fortsetzung, beginnend mit dem Krieg der Heiligen Thomas Münzers bis zu den Quintomonarchianern der englischen Revolution. Und ein neuer, besserer Zustand der Kirche auf Erden wird endzeitlich auch im deutschen evangelischen Pietismus erwartet, bei Spener. Die Endzeiterwartung geht hier entwicklungsgeschichtlich in den Reform- und dann Fortschrittsgedanken über, ohne sich zugleich in ihm aufzulösen. Sektiererisch genannte Traditionen schließen sich an die alte mittelalterliche Eschatologie in ihren herrschenden und ihren Nebenformen an, bis ins 19. und auch 20. Jahrhundert. Der Wachturm grüßt uns von den Straßen und stummen Zeugen. Sie sind ein kritisches Ausrufe- und Fragezeichen aus alter Überlieferung gegen eine herrschend gewordene, unendliche Zeit- und Geschichtsvorstellung, in der die christliche Kirche im Fluss einer allgemeinen Menschheitsgeschichte nur mehr als ein Element der Immanenz unter vielen mit dahin zieht. Ein Kamel in der Karawane, der vielen Kamele, nicht wahr? Und in der also die christliche Kirche keine radikale Alternative mehr darstellt. Es sei denn, in einer subjektiven Innerlichkeit der Frömmigkeit, als Rückzugsphänomen oder als reformerische Gruppe neben anderen, radikaler oder weniger radikal. Die kirchliche Eschatologie aber bleibt in ihren traditionellen Formen, wie jedermann sie im Gottesdienst in der Liturgie erleben kann, vergangenheitsbestimmt und ist ein marginaler, vielleicht ein toter Buchstabe, wo sie nicht in unserem Jahrhundert unter dem Druck einer besonderen Krisensituation sich in einem theologisch-kirchenpolitischen Appell zu einer radikalen Umgestaltung der Lebensform der Kirche übersetzt. Die Beispiele evangelischer oder katholischer Seite brauche ich nicht zu nennen. Also nun zurück aus der Perspektive des Ganzen zu den Werken. Dabei ist es nützlich, den Grund unter den Füßen zu sichern und entscheidende Details in ihrer historischen Konstellation festzustellen. Ein Wendepunkt ist die literarische Arbeit, die Joachim im letzten Viertel des 12. Jahrhunderts geleistet hat. Seine überlieferte extensive literarische Tätigkeit mit einem ganzen Skriptorium, fällt in die 20 Jahre zwischen 1182-83 und dem 1202 am 30. März eingetretenen Tod. Am Beginn dieser außerordentlichen Arbeitsphase stand er bereits hoch im fünften Lebensjahrzehnt. Und es ist hochwahrscheinlich, dass die vorhergegangenen Jahrzehnte nach und neben einem normalen großen Studium der theologischen und exegetischen Tradition auch bereits die Abfassung einiger vermutlich zumeist verlorener Opuscula gesehen haben. Ein so nimmermüder Autor wird nicht aus der Untätigkeit geboren. So ist es also durchaus denkbar, dass unter dem anonym erhaltenen Handschriftenmaterial des 12. Jahrhunderts auch der eine oder andere Text aus der Feder Joachims aus seiner ersten Produktionsphase verborgen sein könnte. Dass der Nachweis gelingt, ist wenig wahrscheinlich, denn an der Überlieferung und Identität dieser Texte bestand im Kreis um den Abt nach seiner bibeltheologischen Wende zu einer neuartigen Sicht kaum mehr großes Interesse. Eine Chronologie ist eine wesentliche Voraussetzung zum zugleich historisch-genetischen wie systematischen Verständnis seiner Geschichtsanschauung, für die die Erkenntnis der Zeichen der Zeit ein wesentliches Element ist. Einer gelebten Gegenwart, die sich über 20 schwierige und ereignisreiche Jahre der Kirchengeschichte erstreckte und die sich auch in den Werken widerspiegelt, obschon zumeist unter schwerem theologisch-exegetischem Nachdenken versteckt. Selten kommt es an die Oberfläche. Die bisher hierüber vorhandenen Erkenntnisse verdanken sich, wie bekannt, im Wesentlichen den eindringenden Analysen Herbert Grundmanns in seinen letzten Lebensjahren. Einige wenige Äußerungen anderer Forscher und Editoren sind hinzugekommen. Viele falsche Äußerungen auch. Aber die ganze Aufgabe muss neu und umfassend in Angriff genommen werden und man kann mit Sicherheit auch durch das Studium der Texte und Handschriften ein ganzes Stück weiterkommen. Ich stelle im Folgenden das Alte und Neue zusammen, das sich mir als vorläufiges Resultat ergeben hat. Den Ausgangs- und Endpunkt bilden zwei berühmte Texte Joachims, in denen er selbst über seine Werke spricht. Die präsentiere ich jetzt kurz. Die Vorrede zum Psalterium Decem Cordarum, die er nach Abfassung der drei Bücher dieses Werkes etwa 1186 geschrieben haben wird. Die Vorrede. Und der vermutlich zu Beginn des geschichtstheologisch für ihn gewichtigen Jahres 1200, zu Beginn dieses Jahres, als Testament für seine Mitäbte und Brüder im Florenserorden an alle Leser gerichtete offene Brief, in dem er seine fertiggestellten Hauptwerke nennt und seine Absicht ausspricht, weitere Werke zu schreiben. In diesem letzteren Zeugnis, dem Testament, spricht Joachim von dem von den Päpsten Lucius III. Und Urban III., der 1187 gestorben ist, erhaltenen und von Clemens III. 1188 bekräftigten Auftrag zur Abfassung seiner Schriften und von der Vollendung der drei großen Hauptwerke, des fünfbändigen Liber Concordiae, der achtteiligen Expositio in Apokalypsen und des dreibändigen Psalterium Decem Cordarum, sowie von anderen kleinen Schriften gegen die Juden und gegen die Gegner des katholischen Glaubens. Ferner spricht er von künftigen Schriften, die er bis zu seinem Tode noch zur Erbauung der Christgläubigen und vor allem der Mönche zu schreiben beabsichtigt. Nur den Liber Concordiae hat er bislang auftragsgemäß in seiner emendierten Endgestalt Rom unterbreiten können. Und so sollen im Falle seines Todes die Florenzermönche alle übrigen bereits fertigen und künftigen Werke so schnell wie möglich sammeln, Exemplare von ihnen sicher verwahren und an Joachimstadt Abschriften oder Originale dem apostolischen Stuhl zur Prüfung und Bestätigung vorlegen, indem sie dabei gleichzeitig noch einmal die Treue des Abtes zum apostolischen Stuhl und zum Glauben der römischen Kirche darlegen. Dieses Testament bezeugt zugleich die intensive Abschreibearbeit, die nach Joachims Tod im Orden fortgesetzt sein worden muss. Damit also die Existenz eines oder mehrerer leistungskräftiger Skriptoria im Florenzer Orden oder auch in seiner unmittelbaren befreundeten Nachbarschaft, Sambucina. Jedenfalls in enger Zusammenarbeit mit dem ordensinternen Skriptorium. Über den Anfang dieser literarischen Arbeit berichtet Joachim in der Vorrede zum Psalterium Decem Cordarum 15 Jahre zuvor. Folgendermaßen. Das muss man nun etwas genau in der Wortwahl verfolgen. Er habe in seinem einstigen Eifer die Wahrheit in den Worten Gottes auf dem Wege des Studium Legendi, des Exercitium Lectionis Divinae, zu erforschen, Schiffbruch erlitten. Die Wahrheit habe sich wie auf Adlersflügeln von ihm entfernt. Danach habe er die Psalmodia lieben gelernt und im schweigenden Psalmgebet habe sich ihm viel von der Heiligen Schrift erschlossen, was der Lectio verschlossen geblieben war. So sei er in Betrachtung und Sehnsucht schon zum Einwohner des himmlischen Jerusalem auf Erden geworden und habe nach seinem inneren Menschen bereits in nicht geringem Maße den himmlischen Frieden erschaut. Aber die cura familiaris der mehr oder weniger weltlichen Geschäfte der Klosterkirche habe ihn wieder aus diesem Frieden herausgerissen. Das alles bezieht sich auf die längere, vorhergegangene Bildungsgeschichte Joachims. Darunter die Jahre als Mönch im Zisterzienserkloster Sambucina, nördlich von Cosenza. Und das Letztere, die Cura Familiaris der Klosterkirche, bezieht sich ohne jeden Zweifel bereits auf seine Jahre als Prior und Abt in dem keinem Orden angeschlossenen Benediktinerkloster Corazzo in der südlich von Cosenza gelegenen Diözese Martirano, als der er spätestens 1178 sicher bezeugt ist, vermutlich einige Jahre vorher schon. Nach Ablauf einiger Jahre nun, in denen er sich dieser Maßen seufzend zwischen Visio Pacis und quasi säkularen Klostergeschäften zerrissen befunden habe, hätten ihn im Zisterzienserkloster Casamari südlich von Rom der Abt Geraldus und seine Brüder festgehalten und ein unlösliches Band der Liebe mit ihm geknüpft. Und hierbei sei nun am Pfingsttag eine neue innere Wende der Erkenntnis eingetreten. Das bezieht sich auf die Jahre vom Spätherbst, Winter 1182-83 bis zum Sommer oder Herbst 1184, in denen Joachim nach dem Augenzeugnis des damaligen jungen Mönches von Casamari, des späteren Erzbischofs Lukas von Cosenza, etwa eineinhalb Jahre lang dort zu Gast gewesen war. Und eine andere Lebensbeschreibung Joachims nennt als den Zweck dieses Besuches die Absicht, das Kloster Corazzo nach einem vergeblichen Versuch beim Kloster Sambucina dem Kloster Casamari als Tochter zu affiliieren. Beide Zisterzienserklöster haben, wie Joachim gesagt haben soll, diesen Antrag propter paupertatem et inopiam monachorum abgelehnt, was sich ebenso gut auf einen Mangel in Corazzo wie in Sambucina oder Casamari beziehen kann. Jedenfalls aber nennt Lukas Joachim persönlich einen Filius Sambucine, Filiae Casamarii. Sambutina war also ein Tochterkloster von Casamari und Joachim persönlich als ehemaliger Mönch dieses Klosters war auch in Corazzo ein Filius Sambutina, aber nur er selbst. Man sieht hier in eine größere Mannigfaltigkeit der Beziehungen zwischen Zisterzienserklöstern und einzelnen Zisterziensern außerhalb des Ordensverbandes hinein, als die Verfassungsvorschriften des Ordens sie zu erkennen geben. Joachim war und blieb ein irregulärer Fall im Zisterzienserverband. Erst 1188 gelang ihm der Anschluss seines Klosters an das Kloster Fossa Nova südlich von Rom, nicht weit von Casamari. Und das wird besondere Gründe gehabt haben, die schon mit dem Übergang der Lösung Joachims von Corazzo zusammenhängen und wobei auch die Kurie eine Rolle gespielt haben dürfte. Zu Pfingsten 1183 nun ereignete sich beim privaten, zu Ehren des Heiligen Geistes und des großen Festes vorgenommenen privaten Gebet einer Anzahl von Psalmen, einem Lobopfer vor dem Altar der Klosterkirche, das, was die Literatur die Pfingstvision, the Pentecostal Vision Joachims nennt. Es ist ja gar keine Vision. Es ist in Wahrheit mehr eine geometrische Intuition gewesen. Sie ereignete sich im Rahmen des Psalmgebetes als des schon oben beschriebenen Weges zur größeren geistlichen Erkenntnis der Schriftwahrheit mit der Hilfe Gottes, anstelle, wie Joachim sagt, des Weges des menschlichen freien Willens, wie er die von ihm früher betriebene unmeditative Lectio kennzeichnet. Und sie ist mit einer plötzlichen Glaubensanfechtung, einer schreckhaften Hesitatio über die Erkennbarkeit und Glaubwürdigkeit des zentralen Glaubensartikels der Dreieinigkeit Gottes verbunden, die sich dort vor dem Altar in der betenden Meditation ergab. Als sei es schwer zu verstehen oder zu glauben, dass die drei Personen ein Gott seien und der eine Gott zugleich die drei Personen der Gottheit sei. In großem Schrecken, nämlich in Angst um das Seelenheil, rief Joachim den Heiligen Geist um Erkenntnis des Geheimnisses der Dreieinigkeit an, den Geist, durch den der Herr den Christen alle Erkenntnis der Wahrheit verheißen hat. Und er begann zu psalmodieren, um die vorgenommene Zahl von Psalmen zu vollenden. Und dabei erschien ihm vor dem geistigen Auge das Bild des zehnseitigen Psalteriums, jenes dreieckig geformten Saiteninstruments, von dem der Psalter zweimal spricht. Und zwar mag hier besonders der 92. Psalm der Zusammenhang gewesen sein, in dem es von der Größe der Werke und der Tiefe der Gedanken Gottes heißt, ein Törichter glaubt das nicht und ein Narr begreift das nicht. Wie zum Beispiel, dass die Übeltäter in Blüte stehen, die doch danach vom Herrn vertilgt werden. Und er versteht nicht, die künftige Blüte der Gerechten zu verkündigen, wie der Herr es recht macht. Und in der Gestalt des zehnseitigen Psalters erschien mir das Geheimnis der heiligen Dreieinigkeit so klar und offen, dass ich genötigt wurde, sogleich auszurufen, welcher Gott ist so groß wie unser Gott. Du bist ein Gott, der Wunder tut, Wunder tut. Wie dem auch sei, in diesem Augenblick der geometrischen Intuition ist in Joachim die Erkenntnis der nicht gesondert für sich, sondern nur in der ewigen und zugleich geschichtlichen Dreiheit der Personen existierenden Einheit der göttlichen Substanz oder Wesenheit entstanden. In Kritik der frühscholastischen Formulierung der Trinitätslehre bei Petrus Lombardus sowohl wie als Ansatz zur historisch-exegetischen Entfaltung des besonderen Wirkens der drei Personen in der Abfolge der vergangenen und künftigen Zeiten. Diese Entdeckung nun fügt sich chronologisch ein in die bereits begonnene Arbeit am großen Liber Concordiae, Veteris ac Novi Testamenti, die Analogie der geschichtlichen Abläufe des alten und neuen Gottesvolkes. Diese Arbeit, die mindestens die Monate in Casamari bis zum Pfingsttag 1183 erfüllt haben muss und bei dem es sich zunächst um die Parallelität, also dieser Abläufe zwischen Alten und Neuen Testament handelt, aus der dann die Möglichkeit der Extrapolation einer dritten zukünftigen Parallelentwicklung als besonderes Werk der dritten trinitarischen Person des Geistes, der vom Vater und vom Sohn ausgeht, erwächst. Die zentrale hermeneutische Bedeutung des Trinitätsgedankens mit der Processio Spiritus Sancti a Patre Filioque, dieses Kennzeichen der lateinischen Kirche gegenüber der griechischen, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Joachim sagt ausdrücklich, die Concordia sei zuerst angefangen worden. Und nur die Erkenntnis der Trinität in ihrer Geschichtlichkeit erlaubt den Übergang vom zweifachen, vergangenheitsbezogenen Parallelismus der Geschichte zum dritten, endzeitgerichteten Parallelismus. Von der Duplex zur Triplex-Concordia der Werke der ungeteilten Trinität. Dies findet sich im zweiten Buch der Concordia, Kapitel 4 bis 6 und 9. Das damit wohl in den zeitlichen Zusammenhang der sogenannten Pfingstvision gestellt werden muss. Die Pfingstvision, wie man sie nennt, ergab sich aus der Arbeit an der Concordia, aus dem Tifteln. Alsbald nach Pfingsten 1183 schrieb Joachim das sogenannte erste Buch des Psalteriums über die Betrachtung der Dreieinigkeit überschrieben. Einen 15 große Doppelseiten umfassenden Traktat nieder. Während er das große zweite Buch dieses Psalteriums und das sehr kurze, nur zwei Seiten umfassende dritte Buch erst zwei Jahre später in Corazzo schrieb, also 1185-86. Und danach, wie immer, die Vorrede zum Ganzen. Die Vorrede ist immer das Letzte. In der Zwischenzeit aber, sei es vor, sei es nach der Pfingsterkenntnis, entwickelte sich, wie Joachim 1186 in der Vorrede zum Psalterium schreibt, aus der weitergehenden Arbeit am Liber Concordiae die Expositio Apocalypsis, als das dritte große Werk, dessen erste Entstehungsspuren also im Verlauf des ersten oder zweiten Buches der Concordia aufgesucht und danach datiert werden müssen. Begonnen ist es jedenfalls zu einem guten Teil schon in Casamari und das dritte Buch der Concordia entfaltet in seinem zweiten Traktat die Eröffnung der sieben Siegel der Apokalypse ausführlich und setzt die Arbeit am Apokalypsenkommentar damit bereits voraus. Schließlich ergibt sich aus einer weiteren Nachricht des Erzbischofs Lukas von Cosenza, der Joachim ja in Casamari als Skriptor gedient hat, zwingend, dass Joachim sich 1182-83 nicht nur deshalb nach Casamari begeben hat, weil er sein Kloster dort affiliieren wollte, sondern weil er Ruhe zum Schreiben suchte und der große literarische Plan der Concordia in ihm reifte. Denn er hatte zwei Skriptoren seines Klosters, die Brüder Johannes und Nikolaus, mitgebracht. Wozu, nicht? Und in Corazzo erbat er sich, in Casamari erbat er sich von dem Abt, dessen Notar für die Urkunden, eben dem Bruder Lukas, als dritten Schreiber hinzu, sobald er merkte, dass das ein aufgeweckter und guter Schreiber war. Und dies Skriptorium von drei Personen schrieb nun bei Tag und auch bei Nacht, anderthalb Jahre lang nach Joachims Diktat. Teils im Kloster selbst, teils in einer nahegelegenen Grangia, also an einem noch ungestörteren Ort. Ein letztes Zeugnis schließlich erlaubt uns weitere Rückschlüsse auf die Situation Joachims in Casamari und auf den Zusammenhang, in dem seine Begegnung mit Papst Lucius III. In Veroli im Mai 1184 erfolgte. Den Text, die Auslegung der sogenannten eritreischen Sibylle, die sich im Nachlass eines kurz zuvor verstorbenen Kardinals gefunden hatte, hat Joachim nach dieser Begegnung niedergeschrieben. Er findet sich zuerst in dem aus dem ersten Drittel des 13. Jahrhunderts stammenden Miscellanea-Manuskript von Werken Joachims aus einem großen Skriptorium in der unmittelbaren Nähe von San Giovanni in Fiore, das sich in Padua erhalten hat. Und es besteht keinerlei ernsthafter Grund, an seiner Echtheit zu zweifeln. Dass Papst Lucius Joachim diesen apokryphen Text zur Auslegung vorlegen ließ, kann kaum anders als eine Art Probe auf die Seriosität der begonnenen Apokalypsenauslegung Joachims verstanden werden. Die Art, auf die Joachim ihn auslegt, indem er ihn immer von biblischen Weissagungen her versteht, die auch in seinen großen Werken von zentraler Bedeutung sind, steht in voller Übereinstimmung mit der kritischen Zurückhaltung gegenüber apokryphen Endzeittraktaten, die er in der gegen 1196 geschriebenen Vorrede zum Liber Concordiae empfiehlt. Sehr kritisch ist Joachim gegen Antichrist-Spekulationen, wie sie zirkulieren. Es muss biblisch begründet werden. Dem will seine Arbeit dienen. Jedenfalls findet sich hier das Schema von der Analogie der sieben alt- und neutestamentlichen Verfolgungen, das zum ersten Mal am Ende des ersten Buches der Concordia erwähnt und im dritten Buch der Concordia dann weiter ausgeführt wird. Man hatte hier also zugleich ein wenig späteres Zeugnis für den Beginn der aus der Concordia Nestio qua Dei Providentia herausgewachsenen Apokalypsenauslegung. Und auf beide Arbeitspläne erstreckte sich dann ja auch die Autorisierung durch Papst Lucius. Ferner ist die Zurückhaltung bemerkenswert, mit der Joachim in der Sibyllenauslegung ohne Namensnennung auf das neue Babylon und seinen König, also Barbarossa, anspielt und ganz in der Weise späterer Texte von dem in der Apokalypse geweissagten Fall Babylons spricht, zur Warnung für die hochmütigen Söhne Babylons, die sich grundlos Christen nennen. Zugleich aber auch von der Unmöglichkeit spricht, diese Hochmütigen mit dem Anathem zu treffen und zu bekämpfen. Man erhält sozusagen einen indirekten Einblick in die Situation der kurialen Erörterungen über das Verhältnis zum Kaisertum Barbarossas. Bekanntlich wurde unter Lucius und dem Nachfolger eine vorsichtige Linie, wie sie auch Joachim hier empfiehlt, verfolgt. Und 5 Monate nach der Begegnung von Veroli wurde in Verona eine große gemeinsame Versammlung von Kaiser und Papst abgehalten, aus der unter anderem der bekannte Ketzererlass hervorging. Schließlich ist auch die paulinisch und alttestamentlich begründete Vorhersage der Bekehrung der Juden in der Endzeit bemerkenswert, parallel mit der Warnung an die von Blindheit und religiösem Erlahmen bedrohten Christen und der Kampf ist mit geistlichen Mitteln, nicht mit weltlichen Waffen zu führen. Und die Brüder, die Christenbrüder, müssen aus dem geistlichen Schlaf gerissen werden. Sicherlich eine spätere Hinzufügung ist nur der Schlussabsatz dieses Dokuments, der von der Bestätigung dieser Sibyllenauslegung durch Papst Lucius und ihrer Versendung an alle Mutterkirchen spricht, wovon sich keinerlei andere Spur erhalten hat, bisher jedenfalls. Mit dieser Schrift von 1184-85 dürfte auch ein Terminus postquem für die Schrift gegen die Juden, die eine Mahnschrift zur Bekehrung ist, gegeben sein. Eine genauere Datierung dieser Schrift zwischen 1185 und 1200 ist bisher nicht sicher möglich, aber man wird eher an die 90er Jahre zu denken haben, auch die späten 90er Jahre, in denen die Arbeit in den Hauptwerken weiter fortgeschritten war. Ich komme darauf noch zurück. Die nächsten sicheren Daten der literarischen Produktion Joachims sind die Ermahnung Papst Clemens III. An ihn vom 8. Juni 1188, kurz nach Amtsantritt, die beiden Hauptwerke Concordia und Apokalypsenkommentar, zu denen ihn die beiden Vorgänger Lucius und Urban, autorisiert haben sollen. Man beachte diese Formulierung, die nur den Schluss auf eine nur mündliche Genehmigung zulässt, sollen, die Karis. Diese Werke also baldigst abzuschließen und vorzulegen, sowie die Erwähnung der Päpste Lucius und Urban als bereits Verstorbener, unter denen der unter Alexander III. Geschlossene Frieden mit dem Kaiser wiederum gebrochen zu werden begann und die Kirche über ihre Kraft bedrängt wurde. Diese Notiz steht am Ende des vierten Buches der Concordia, also in der Mitte des Gesamtwerkes der Concordia. Das fünfte Buch ist so dick wie die ersten vier zusammen. Frühestens 1188 ist also Joachim mit diesem Werk zur Hälfte gediehen. Und wenige Seiten später findet sich eine Erwähnung von Opuscula Nostra, in denen das zu dieser Stelle Gesagte bereits oft gesagt sei. Es handelt sich um den Übergang vom trinitarischen zweiten zum dritten Status oder um die Ausdehnung der zweifachen alt- und neutestamentlichen Konkordia auf die dreifache Konkordia oder den analog vorauszudefinierenden Lauf der Ereignisse im dritten endzeitlichen Status. Man darf also hypothetisch zumindest alle kleineren Schriften, in denen dies sich findet und für die es keine anderen Datierungshinweise gibt, zwischen die Zeit der sogenannten Pfingstvision 1183 und die Mitte der Arbeit an der Concordia nicht vor 1188 datieren. Dazu gehört jedenfalls der auch aus anderen sicheren Gründen auf das Jahr 1188, wie ich meine, zu datierende Traktat De Vita Benedicti, in dem Joachim die vergangene und gegenwärtig bevorstehende Geschichte des benediktinischen Mönchtums mit dem mitten im zweiten Status, im Christuszeitalter, der kommende dritte Status, das Geistzeitalter, sich vorbereitet, in den Phasen seines Verfalls und seiner Erneuerung, zuletzt im Zisterzienserorden, reflektiert. Es handelt sich um die unmittelbare Begründung des kommenden Auszugs aus dem zisterziensischen Zenobium, das unter anderem dies Zenobium in Benedikts Schwester, Sancta Scholastica, symbolisiert ist und die Gabe der Caritas, der Sozialität, möchte man sagen, hat. Des Auszuges hier aus dem Caritas- und Sozialitätsbereich in die Bergeshöhe, auf der Benedikt lebt, in der Heiligen Höhle, um den Übergang von Sancta Maria, der Name aller Zisterzienserklöster, zu Sanctus Johannes, dem Evangelisten, Apostel und Seher des letzten Zeitalters, der Verfolgungen und der Friedenszeit, vor der Erscheinung des letzten Antichrist. Das wird damit gerechtfertigt und vorbereitet. Für die exakte Datierung ist eine undeutliche Anspielung auf den Fall Jerusalems und auf die in wenigen Jahren sich vollendenden 90 Jahre seit der Gründung von Cito von Bedeutung, nach denen der neue dritte Orden hervortreten soll. Also vor dem Weggang von Corazzo, nach dem Fall von Jerusalem. Ziemlich exakt. 1188, ziemlich exakt. Und zwar vor Ostern. Das wird ja dort gesagt, vor Ostern jedenfalls. Aus diesem vor Ostern 1188 geschriebenen Traktat ergibt sich ferner klar die Datierung der ältesten Teile des großen Apokalypsenkommentars, der noch in Casamari 1184 oder auch schon 1183 begonnen wurde. Denn Joachim berichtet hier wie dort von einer in der Osternacht gehabten Erkenntnis Auch dies wird üblicherweise und noch fälscher als das andere Vision genannt, die Ostervision, die keine ist. Seit dieser Erkenntnis, bis zu diesem Jahr 1188, habe er 3 Jahre lang, sozusagen auf der Suche nach dem 3 Jahre lang in der Höhle bei Subiaco verborgenen Benedikt, die Gefilde des Alten und Neuen Testamentes durchforscht, und noch sei der in der Höhle Verborgene nicht erschienen. Es ist die Zeit, in der der Stein mehr als gewöhnlich traditionell vom Grabe gewälzt werden müsse, sodass die geistliche Wahrheit aus dem Grabe auferstehe. Offensichtlich steht Joachim unmittelbar vor dem geistlichen und leiblichen Exodus aus Corazzo, der sich mit dem Übergang zur geistlichen Erkenntnis der Schrift verbindet, die das beginnende dritte Zeitalter kennzeichnet. Symbolisch alles nicht so in Zahlen und exakt auszupressen und auszumünzen in Daten. Die zu Ostern vor 3 Jahren begonnene Erkenntnis ist eine bibel- und geschichtshermeneutische Intuition. Also Historiker müssten gebeten werden, solche Texte auch theologisch genau zu lesen. Ja? Das theologische Proseminar nicht zu vergessen, nebst dem philologischen. Diese bibel- und geschichtshermeneutische Intuition beschreibt Joachim am Anfang des Apokalypsen-Kommentars zu Vers 1,10. Ich war am Herrentag im Geiste, fui in spiritu in dominica die. Es ist die Analogie, wie der Zusammenhang zeigt, der 8 Tage der Osterwoche bis zum Montag, an dem Jesus in Emmaus den beiden Jüngern die Schrift eröffnete. Mit den 8 Teilen, in die er das Buch der Apokalypse einteilt, die sich auf die Zeitalter der Kirche beziehen, unter Einschluss des Paradiesestages am Ende, der 8. ist ja auch bei Augustin, wo die Zeit sozusagen vergangen ist, keine Zeit mehr. Das Aeternum nunc stans, der Visio und Fruitio Dei. An deren Ende wird eben die volle geistliche Erkenntnis der Schrift eintreten, die aber mit dieser Intuition sich sozusagen schon ankündigt und eine neue Durchforschung der ganzen Schrift im Hinblick auf das 6. und 7. Zeitalter der Kirche oder das 3. Zeitalter des Geistes ermöglicht, das zu dieser Zeit anbrechen wird. Diese hermeneutische Erkenntnis, Intuition, nicht Vision, fällt also in das Jahr 1185, Ostern 1185, nach der Rückkehr nach Corazzo. Und da Joachim an dieser Stelle im Apokalypsen-Kommentar sagt, er sei im Verständnis dieses Wortes aus dem 1. Kapitel, am Tage des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen, 1 Jahr lang stecken geblieben gewesen und habe danach zu Ostern das neue Verständnis gefunden. Ergibt sich auch hieraus klar, dass Joachim schon Anfang 1184 in Casamari mit der Apokalypse beschäftigt war. Und man kann seinen einige Zeit nach der neuen Erkenntnis niedergeschriebenen Bericht und Kommentar zu Apokalypse 1, Vers 10 auf dem 12. großen Doppelblatt des eigentlichen Kommentars, nach dem viel später geschriebenen Liber Introductorius, der Präfatio, etwa auf die Mitte des Jahres 1185 datieren. Da hatte er den Anfang des Kommentars geschafft. Nun eine andere kleine Schrift, neuerdings miserabel herausgegeben, mit 50 Lesefehlern an einem sehr einfach zu lesenden Text. Dies Datum Mitte 1185 dürfte auch den Terminus postquem für die Abfassung des kurzen Traktates De Septem Sigillis über die 7 Siegel des Buches, von dem die Apokalypse spricht, und ihre Eröffnung, also über die 7 alt- und neutestamentlichen Kämpfe gegen das Gottesvolk, bilden. In ihm ist unter dem 1. Siegel von der Enthüllung der Geheimnisse für den Seher am Tag des Herrn die Rede. Da eine Textüberlieferung, eine einzige Textüberlieferung in New York, eine zusätzliche Einleitung mit einer Erwähnung des Sieges Saladins enthält, ist eine Datierung der Erstfassung vor 1187-88 aber nicht möglich, bevor die Abhängigkeitsverhältnisse der kürzeren und längeren Verfassung geklärt sind. Das habe ich nicht machen können bis jetzt und weiß nicht, ob ich es machen kann. So, das ist jetzt also das Ergebnis erstmal des ersten Teils, nachdem ich vielleicht mal kurz Luft hole. Für die 80er Jahre ergibt sich also folgende einfache Chronologie. 1183 in Casamari beginnt der Concordia, mindestens Buch 1. 1183-84 nach der Pfingsterkenntnis der Trinität, die Abfassung des Buches über die Trinität, das dann zum ersten Buch des Psalteriums Decem Cordarum wurde. Drittens, 1184 spätestens Beginn mit dem Apokalypsenkommentar. Viertens, 1185 nach der Ostererkenntnis Weiterarbeit an der Apokalypse, parallel mit der Concordia, die um 1188 zur Hälfte bis zum Ende des vierten Buches abgeschlossen wurde. Zur Hälfte. Fünftens, 1185-86 Buch 2 und 3 des Psalterium Decem Cordarum, das damit erst als solches Psalterium Decem Cordarum entstand. Vorher war es ein Trinitätstraktat. Sechstens, 1188, der Traktat, die Vita Sancti Benedicti. Es handelt sich zwischen der trinitarischen und der geschichtshermeneutischen Erkenntnis von 1183 und 1185 und dem Traktat über Benedikt um die 4 Jahre, in denen der geistliche Exodus, die 5 Jahre, in denen der geistliche Exodus, die Erkenntnis des dritten Zeitalters und seines Merkmals neuen geistlichen Schriftverständnisses sich vorbereiteten und vertieften. Damit ließe sich die Abfassung einiger weiterer Opuscula, wie zum Beispiel des Contra Judeus, wohl vereinbaren, den ich aber erst in die späten 90er Jahre zu setzen geneigt bin. Eines Wortes bedarf zum Abschluss dieses ersten chronologischen Teils noch das Problem des vom 4. Laterankonzil 1215 verurteilten Traktats Joachims De Unitate Soe Essentia Trinitatis, in dem Joachim Petrus Lombardus als Hereticus und Insanus bezeichnet haben soll, weil er mit der Annahme einer von den drei Personen der Gottheit getrennt denkbaren göttlichen Substanz eine Quaternität in Gott eingeführt habe. Der Traktat gilt als verloren, ein kleines Fragment aus der Bibliothek in Avignon, das als Teil dieses Traktats vermutet worden ist, ist ganz unspezifisch und kaum als Text aus diesem Traktat nachweisbar. Aber das ganze erste Buch des Psalteriums Decem Cordarum handelt in Substanz, von Substanz und Personen, weist ausdrücklich ein als Quaternität diffamiertes Verständnis ab, und spricht sich, wenn auch ohne Namensnennung, unmissverständlich genug gegen den Lombarden aus, wo auch die Epitheta nicht mangeln. Wenn auch der Beweis nicht stringent zu führen ist, so bleibt dennoch die alte und neuerdings von Giovanni di Napoli neu begründete Annahme erwägenswert, dass es sich hier um den später inkriminierten Traktat handelt, den Joachim ja erst mit der späteren Hinzufügung zweier weiterer Bücher zum Psalterium Decem Cordarum gemacht und vielleicht ein wenig darunter verborgen hat. Jedenfalls nimmt es Wunder, dass dies Psalterium nicht namentlich verurteilt wurde, in der all das auch steht, wenn es sich um einen anderen Text handelt. Obwohl es also dieselbe Lehrpolemik enthält und jedenfalls muss, wenn es sich um einen anderen Text handelt, als den Trinitätstraktat, dann muss nach dem Tode Joachims bei der von ihm verfügten Vorlage seiner Bücher in Rom etwas schiefgegangen sein. Entweder unterblieb diese Vorlage oder aber in Rom wurde nicht gelesen. Der Kanon des vierten Laterankonzils begnügt sich damit, unter Berufung auf Joachims Testament seine Rechtgläubigkeit und Treue zu Rom festzustellen, abgesehen von dem einen verurteilenswürdigen Traktat. Falls er also nicht mit dem ersten Buch des Psalteriums identisch wäre, müsste er in die Zeit vor Casamari fallen. Aber der Zusammenhang der Polemik gegen den Lombarden im Psalterium mit der Hesitatio über das Verständnis der Einheit und Dreiheit in der Pfingstvision spricht eigentlich für die Hypothese, dass es sich um dasselbe Buch handelt, von dessen Vernichtung ja auch keine Spur vorliegt. Es ist auch keine Vernichtung angeordnet worden. Auch die Kommission von Anagni hat 1255 das Psalterium benutzt, in der sie alles das auch fand. Und dass eine namentliche Erwähnung des bekämpften Lombarden im Psalterium fehlt, wird vielleicht durch die Polemik gegen die Blasphemia Petri, nämlich Lombardi, im 1188 entstandenen Traktat De Vita Benedicti wettgemacht. Das vierte Laterankonzil hätte danach den Irrtum Joachims in der Sache verurteilt, aber nicht ein eigenes Buch der Vernichtung überliefert. Ich glaube, das ist der Stein des Weisen in dieser Frage, bis zum Beweis des Gegenteils. Für die Chronologie der 90er Jahre gibt es innere und äußere Anhaltspunkte. Das eine ist der Abschluss der Concordia mit dem großen fünften Buch, das denselben Umfang hat wie die vier ersten um 1188 fertiggestellten Bücher. Die Concordia als Ganze hat Joachim persönlich in Rom unterbreitet und dafür kommt sicher nur der für den August 1196 bezeugte Aufenthalt Joachims in Rom in Frage, als er die Konstitutionen seines Ordens zur Bestätigung unterbreitet. Die abgeschlossene Concordia, seit 8 Jahren angemahnt, gewissermaßen als Teilerfüllung des den Vorgängerpäpsten gegebenen Versprechens im Gepäck mit sich führend. Außerdem sprechen sichere Angaben Joachims dann dafür, also die Hypothese, Joachim sei noch einmal 1198 bei Innozenz dem Dritten in Rom gewesen, lässt sich als ziemlich sicher haltlos erweisen. Dann gibt es noch einen kleinen wichtigen Traktat, der zweitwichtigste eigentlich zur Einführung in die Joachim-Lektüre. Es sprechen also sichere Angaben Joachims selbst dafür, dass er sogleich nach dem Abschluss der Concordia und sicher auch noch vor dem ganz unerwarteten Tod Kaiser Heinrichs VI., der ja bis zum Schluss seine großen imperialen Pläne verfolgte, andererseits ab 1195 in bessere Beziehungen zu Joachim eingetreten war und ihn mit reichlichen, ja überreichlichen Landschenkungen versehen hatte. Also noch vor dem Tod Heinrichs VI., der nicht abzusehen war ja bekanntlich vorher, dass er also in dieser Zeit, 1196-97, als eine knappere Zusammenfassung der Auslegung der abschließenden Daniel-Vision ganz am Ende der Concordia den kleinen Traktat De Ultimis Tribulationibus geschrieben hat. Der ist gerade letztes Jahr in der Festschrift für Marjorie Reeves auch miserabel von Daniel herausgegeben worden. Mit entsetzlich vielen Lesefehlern. Ich will das nochmal neu machen jetzt, damit überhaupt verständlich wird. Indizien aus beiden Texten Concordia wie diesem kleinen Traktat lassen auch vermuten, dass in diese Zeit 1196-97 dann der Contra Judeus fällt, eigentlich mehr als ein Liber exhortatorii Judeorum, deren Bekehrung nach diesen Texten unbedingt noch vor der Zeit des Friedens, nach der Fesselung des Satans für symbolische 1000 Jahre in den barbaren Nationen rings um die erneuerte Christenheit zu erwarten ist. Ich will das jetzt aber nicht im Einzelnen ausführen, weil das dann zu lang werden würde. Das zweite sichere Datum ist die präzise Jahresangabe 1196 in der Auslegung von Apokalypse 9, also nach Fertigstellung von etwa 3/5 des Apokalypsenkommentars. Joachim berichtet dort, im vergangenen Jahr 1195 habe er in Messina einen aus der Gefangenschaft in Alexandria heimgekehrten frommen und klugen Mann getroffen. Dieser habe von einem großen Sarazenen gehört, die Patarener, die Katharer also, hätten Legaten mit einem Bündnisangebot zu den Sarazenen geschickt und seien mit einer Zusage zu den Iren gen Westen zurückgekehrt, mit dem Versprechen, zu gegebener Zeit mit einem Certum Verbum Unitatis et Pacis zu den Sarazenen zurückzukehren. Es handelt sich wohl um haltlose Gerüchte, die aber von Joachim als Indizien des endzeitlichen Zusammenwirkens des sechsten Verfolgerkönigs und der Pseudopropheten genommen werden. Bis Jahresende 1199 hatte Joachim hiernach immerhin in 4 Jahren noch 90 große Doppelseiten des Apokalypsenkommentars abzufassen und den Kommentar mit dem großen Präfatio, dem 28 Kapitel umfassenden, später lieber Introductorius genannten Text zu vollenden. Was für die schwer zu datierenden kleineren Schriften, zum Beispiel die Schrift De Articulis Fidei und Contra Judeus, eher eine Abfassung vor dieser letzten Schlussanstrengung vermuten lässt. Der Liber Introductorius zur Apokalypse oder die Präfatio zum Kommentar wird jedenfalls zuerst gegen Ende des Kommentars, des großen Kommentars, mit 2 präzisen Bezugnahmen erwähnt und fällt also sicher in die letzten Jahre 1198-99. Er ist aber seinerseits eine Neufassung eines früher und lockerer diktierten Erstentwurfes, des sogenannten Enchiridions zur Apokalypse, das gesondert überliefert ist und offensichtlich eine vorläufige Verständigung über das Gesamtverständnis der Apokalypse darstellt. Seine Datierung dieses Enchiridions und das zeitliche Verhältnis zur Neufassung im Introductorius ergibt sich einmal daraus, dass der Introductorius in den ersten Kapiteln mehr oder weniger genau dem Enchiridion folgt, aber schärfere Einteilungen und Zusammenfassungen gibt, zum Beispiel im 5. Kapitel über die Periodisierung der Zeit und die trinitarische Gliederung, als eine von Joachim bevorzugte, aber nicht ausschließliche Zeiteinteilung. Er ist also kein trinitarischer Objektivismus, sondern es hat alles hermeneutischen Sinn nur. Man kann auf viele Weise sich der Wahrheit annähern. Joachim bevorzugt für seine Zwecke jetzt die trinitarische Einteilung. Im weiteren Verlauf entfernt der Introductorius sich vom Enchiridion. Das zweite und sicherere Indiz liegt in der schon im Enchiridion deutlichen Bezugnahme auf das, was nuper in hierosolimis geschehen ist, also die fortan in verschiedenen Texten erwähnte Einnahme der Stadt durch Saladin am 2. Oktober 1187, der damit als der vorletzte Verfolgerkönig identifiziert wird. Und außerdem eine kleine Textkorrektur zwischen Enchiridion und Introductorius, die ich also bei Parallellektüre entdeckt habe. Die Rede ist von den Kämpfen zur Zeit der in Babylon herrschenden Chaldäer, an deren Stelle das Heer der Teutonen getreten ist, die im neuen Babylon herrschen und seit den Tagen Kaiser Heinrichs, ohne Zahlenangabe, nicht ablassen, die Ecclesia Petri und die ganze lateinische Kirche zu bekämpfen. Die Herren der Völker, die Kirche Petri muss verstummen und seufzen, indessen Babylon gleichsam als Herrin sich seiner Untaten rühmt. So das Enchiridion. Aus Grundmanns klassischer Analyse eines weiteren, nur einmal im Paduaner Manuskript überlieferten Textes Joachims, eines Briefes, in dem er dem ihm feindlich gesinnten Abt Gaufried von Auxerre sein Verständnis des Jeremia-Textes von den Körben mit guten und schlechten Feigen mitteilt, aus diesem Dieser Analyse Grundmanns wissen wir, dass Joachim diese Sicht des Imperiums der Deutschen noch beim Tode Papst Clemens III. Und beim Amtsantritt Zölestins III. Und Heinrichs VI. Hatte und die Kirche aufforderte, ihre Freiheit in Demut und mit den Waffen des Geistes zu vertreten, also keine offen antikaiserliche Politik zu betreiben, entsprechend der Linie, die er schon 1184 empfohlen hatte. Der Tod Kaiser Barbarossas und der Fehlschlag des Dritten Kreuzzuges ist kein Wendepunkt in der Beurteilung der Macht des Imperiums gewesen, obwohl Joachim ihn im Apokalypsenkommentar auch als Zeichen der Zeit notiert. An dieser Stelle fährt Joachim nun im Enchiridion fort, Venjet, es kommen, ja kommen wird die Zeit, der die hochmütige Stadt geschlagen wird und der Herr den Mund der Stummen öffnen und die Zungen der Unmündigen wieder sie beredt machen wird. Dieselbe Stelle lautet im späteren Introduktorius, die Zeit wird kommen, ja, sie ist gekommen. Das kann sich nach allen literarischen und historischen Zusammenhängen wohl nur, aber nicht in zu direkter Identifikation auf die mit dem Tod Heinrichs VI. 1197 eingetretene Situation beziehen. Es ist hier eine längere Erörterung zur Hermeneutik dieser Texte nötig, die ich jetzt aber hier beiseite lasse. Für den Introduktorius bestätigt sich also die Zeit ab 1197 bis 1199. Für das Enchiridion aber, den ersten Entwurf zu einer Gesamteinleitung zur Apokalypse, kann sich eine Näherbestimmung vielleicht aus folgendem Satz ergeben. Zur sechsten Zeit muss, wie ich glaube, ein christlicher König gleich dem Mederkönig Darius vom Westen her ab Occiduis Partibus aufstehen, der die neuen Chaldäer, den Feind der heiligen Mutterkirche, schlagen wird. Dabei mag man an das authentisch überlieferte Gespräch Joachims mit Richard Löwenherz 1190-91 in Messina denken, dem Joachim gesagt haben soll, der Antichrist werde 7 Jahre nach Jerusalems Fall erscheinen. Richard Löwenherz habe mit dem Bon mot geantwortet, dann sind wir ja ein bisschen zu früh gekommen. Darauf habe Joachim ihm entgegnet, deine Ankunft ist höchst notwendig, denn der Herr wird dir den Sieg über seine Feinde geben und deinen Namen über alle Fürsten der Erde erhöhen. Über alle Fürsten der Erde, auch über den Imperator. Das Enchiridion ist also zwischen 1188 und 1191 vor der Gefangennahme des englischen Königs zu datieren. Und zwar, wie ich annehme, eher erst um 1190, weil Joachims Sprachgebrauch des Wortes Nuper an allen Stellen, wo er damit auf zeitgeschichtliche Ereignisse anspielt, wie den Fall Jerusalems oder den Tod Barbarossas oder das Schisma unter Alexander III., eher mit vor einiger Zeit zu übersetzen ist oder vor einigen Jahren, Nuper vor einiger Zeit. Eine auch etwas spätere Abfassung des Enchiridions ist nicht absolut auszuschließen. Schließlich gibt es, es ist ein Texteinschub, den ich gestern, als ich etwas früher vom Essen gegangen bin, noch gemacht habe, das, was mir noch fehlte. Schließlich gibt es noch einen kurzen zusammenfassenden Entwurf Joachims zur Apokalypse, eine sogenannte Präfatio, deren ungefähre Datierung sich aus einer Bezugnahme auf eine Stelle der Konkordia, aus einer Verallgemeinerung des Sinnes von Babylon, das die Kirche bedrängt, auf das gesamte Volk, das sich christlich nennt, es aber nicht ist, also nicht nur den Kaiser. Und vor allem aus einer unwirschen Wendung an die Gegner seiner Schriftauslegung ergibt. Sie sollen den Abschluss des Werkes abwarten, damit sie wissen, was sie verurteilen. Das bezieht sich auf die seit den in den späten 80er Jahren öfter erwähnten Gegner, als deren namhaftester Vertreter uns der Zisterzienser Gaufried von Auxerre schon bekannt ist, der ja um das Jahr 1190 herum Joachim jüdische Bibelauslegung vorgeworfen hat. Man dürfte diese zweite Präfatio zwischen Enchiridion und Introductorius in die frühen 90er Jahre setzen, in denen die Spannung mit den Zisterziensern auf den Höhepunkt kam. Und in denselben Zusammenhang kann man auch die Schrift De Articulis Fidei stellen, die Joachim sozusagen von der orthodox-konventionelleren Seite zeigt, aber doch die Ansätze zu seinen neuartigen Erkenntnissen durchblicken lässt. Auffällig ist, dass Joachim hier erstmals, wie später im Evangelientraktat von den bekanntlich 1184, wie er sagt, mit Recht verurteilten Armen von Lyon spricht, den Waldensern, von denen er aber Näheres nicht weiß. Eine ganz exakte Datierung ist aber abgesehen von diesem Terminus postquem 1184 nicht möglich, eine ganz exakte Datierung. Mir scheint die Schrift auch apologetischen Sinn zu haben und darum setze ich sie in die frühen 90er Jahre, in diese Zeit des Streites, der Anfechtung, Anfeindung gegen Joachims Exegese, der Orthodoxiezweifel. Sie zeigt Joachim aber auch als normalen Lehrer seiner Mönche und gewisse thematische Berührungen, bis denen auch zu den keine geschichtstheologischen Spuren aufweisenden Dialogen über Präscienz und Prädestination Gottes, den Brüdern Benedikt und Nikolaus aus seinem Kloster. Dieser Text ist eben von Herrn De Leo erstmals komplett rausgegeben worden. Damit sind die wesentlichen bisher gefundenen Datierungshinweise für die zweite Periode zusammengestellt. 1190, 91 das Enchiridion über die Apokalypse, 1191 die Schrift über die Feigenkörbe Jeremias an Gaufrid von Auxerre, 1192 oder Folgejahre die Präfatio zur Apokalypse, dieser kurze Text, über den ich eben gesprochen habe, und auch De Articulis Fidei vermutlich, nicht ganz sicher. 1196 der Abschluss des Liber Concordiae und der kurze Traktat De Ultimis Tribulationibus. 1196, 97 vielleicht auch der Contra Judeus, dieser Bekehrungsaufruf. Dieser Bekehrungsaufruf, darum handelt es sich nämlich. Der schon ein fortgeschrittenes eschatologisches Zeitbewusstsein voraussetzt. Die Zeit kommt immer näher, müssen diese Ereignisse auch eintreten. 1196 bis 99 dann der Abschluss der Expositio Super Apocalypsim, das heißt die Auslegung der Kapitel 10 bis 21. Und 1198, 99 der Liber Introductorius. Abschließende Einleitung. In diesem ganzen Jahrzehnt bleibt danach wenig Raum, auch wenn wir die Reisen und verschiedenen Verhandlungen Joachims zur Ausbreitung des Ordens einrechnen, bleibt wenig Raum, um bereits an einen Anfang mit der Abfassung der Tractatus Super Quatuor Evangelia zu denken, dessen immerhin umfangreicher, aber im Gedankengang nach aller vorhergegangenen Arbeit relativ durchsichtiger Bestandteil, dieses Fragment, das da erhalten ist, also ziemlich sicher in die Zeit, in die zwei Jahre immerhin, zwischen Anfang 1200, die Zeit des Testamentes, und März 1202 datiert werden muss. Das Testament setzt sich an den Anfang 1200 aus der Erwägung, dass es der Eintritt des Jahres 1200 für eine wichtige Bedeutung hatte. Es bleiben drei Fragen, die sich auf dieser Basis zum Teil aber leichter, vielleicht auch gar nicht teilweise lösen lassen müssten. Wann sind die anderen kleinen überlieferten Opuscula abgefasst? Teilweise wird es gar nicht möglich sein. Zweitens, wann wurde die Arbeit am Liber Figurarum begonnen und beendet? Drittens, wann ist die dicke Kurzfassung, sehr dickleibige, aber doch Kurzfassung, des Apokalypsen-Kommentars, die sogenannte Apokalypsis Nova, entstanden, die im Gedankengang völlig authentisch ist und in der Ich-Form spricht, auch die Loyalitätsformeln gegenüber der römischen Kirche aus dem Testament wiederholt. Zur ersten Frage, andere Opuscula, darauf will ich keine Zeit mehr verwenden, sondern mir fürs Druckmanuskript aufsparen, wenn mir noch was einfällt. Vielleicht ein Wort zu der von dir, Leo, komplett edierten, diesen drei Dialogen über die Prädestination, die ganz unspezifisch sind. Das relativ umfangreichste der verbleibenden Opuscula. Sie können in jeden Zeitraum der Tätigkeit Joachims fallen, gehören aber jedenfalls einem ganz anderen Genus literarischer Tätigkeit zu. Dass Joachim nicht ausschließlich Endzeitzahlen und trinitarische Geschichtsspekulation betrieben hat und seine Mönche auch nicht unablässig mit Trinitäts- und Geschichtsbetrachtungen fütterte, das konnte er auch als Abt im Kloster Fiore nicht. Und solch ein Charakter hat auch dieser Orden dann nicht angenommen. Es war ein normales Kloster, nur ein besonders gutes oder strenges. Und dass Joachim auch eine gründliche Bildung traditioneller Art besaß, ist jedenfalls aus dem Gesamtwerk klar und die Voraussetzung für jedes Verständnis des Neuen. Er war ein Augustinist neuer Art und also zum Beispiel auch ausdrücklich kein Anhänger eines tausendjährigen Reiches der Heiligen auf Erden. Ausdrücklich. Eines ausgedehnten dritten Zeitalters sozusagen. Und nur von analogen Vorgängen in der Zukunft, die man versuchen konnte zu erschließen, um geistesgegenwärtig zu werden, wenn diese Ereignisse eintraten. Zur zweiten Frage nach dem Liber Figurarum kann ich hier nur die Meinung aussprechen, dass die meisten Bilder zwar mit dem Abschluss der Hauptwerke in ihnen vorlagen, dass Joachim aber im Testament nur von eventuellen weiteren Schriften spricht und mit dem Evangelientraktat viel zu tun hatte, den er unvollendet und bildlos hinterließ. Es wird sich jedenfalls um eine Sammlungs- und Ergänzungsarbeit unter dem Nachfolger, dem Abt Matthäus, der zuletzt 1234 bezeugt ist, handeln. Sicher mit Zusammenhängen, mit Arbeiten schon zur Zeit Joachims. Zur dritten Frage schließlich die Apokalypsis Nova. Dresden und an anderer Stelle erhalten. Dafür spricht für diese These von der Arbeit am Liber Figurarum unter Abt Matthäus spricht auch eine bisher übersehene Notiz in der doppelt überlieferten Kurzfassung des Apokalypsen-Kommentars, und zwar in der Dresdner Handschrift, diese Notiz. Dort begegnet dieses inhaltlich ohne Zweifel authentische Werk als zweites Buch des geistlichen Evangeliums. Und ein anderer, sonst selbstständig überlieferter und authentisch wirkender kurzer Apokalypsentext, den ich auch für möglicherweise aus der Feder Joachims geflossen halte, noch ein Apokalypsentext, wird als Vorrede zum zweiten Buch des Geistevangeliums vorangestellt, nur in dieser Handschrift. Dieser Rahmen ist redaktionell und nicht vor den Pariser Streitigkeiten um das Evangelium Aeternum entstanden. Aber neben der Orthodoxiebeteuerung am Ende, in der Joachim selbst von seinem möglichen baldigen Ende spricht, erneut, wie auch früher schon öfters, steht im Incipit der folgende Satz. Incipit liber secundus evangelii eterni ab mat. Mit einer Abkürzung, ab mat. Was ich nur mit Abbatis Mattei aufzulösen weiß. In jedem Fall ging die Arbeit des Abschreibens und Emendierens und der Kampf um das Erbe Joachims und seine Rechtgläubigkeit im Florenzerorden, dem Testament gemäß, weiter. Wir kennen die Unterschriften des Abtes Matthäus und einiger schreibgewandter Brüder und besitzen außerdem mindestens vier Handschriften, die nach neuesten Studien an ihrer Abfassung vom ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts an, jedenfalls im ersten Drittel, kaum einen Zweifel lassen. Und erst hiernach beginnt, gleichzeitig mit der franziskanischen Krise und dem endzeitlich geführten neuen Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum unter Gregor dem IX. Und Friedrich dem II., erst hiernach beginnt im 4. und 5. Jahrzehnt die pseudo-joachimitische Buchproduktion.